Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Man kann ja vieles über das WWE-Produkt sagen, aber die letzte Woche hat man es bei WWE doch ja, ereignismäßig knallen lassen an mehreren Fronten. Bei SmackDown gab es Titelwechsel, bei Raw gleich derer 2. Und insofern, ja, versucht WWE zumindest, was die Titelwechsel-Dich-Spielchen angeht, zu neuen Ufern sozusagen vorzudringen. Man könnte auch böse Zungen würden das vielleicht sogar überlegen, sagen, das ist ja schon wie bei WCW im Endstadium so häufig, wie die Titel bei WWE jetzt gerade wechseln. Das ist natürlich völliger Unfug, so krass ist es nicht. Und es gibt ja auch vielleicht den einen oder anderen Grund, es so zu machen, wie man es gemacht hat. Wir wollen drüber sprechen. Jedenfalls ist das eine oder andere bei WWE diese Woche passiert. Ein anderes Thema soll uns zu Beginn auch interessieren oder zumindest beschäftigen. Es ist die Bloodline. Da hatten wir unter der Woche bei WWE in einer News die Überschrift, ob das nächste Bloodline-Chapter jetzt geschrieben wird. Wollen wir kurz darauf eingehen? Es ist mehr oder weniger, also wenn man sich die News anguckt, fast schon Clickbait. Aber wenn man die News außen vor lässt und sich mit der Frage als solcher mal auseinandersetzt, gerade vor dem Hintergrund dessen, was für die Series ja nun offenbar geplant ist, kann man da doch die eine oder andere ja, grundlegende Frage stellen, die zum Nachdenken anregt. Zumindest hat sie bei Chris und mir eben in der Vorbesprechung kurzes Nachdenken hervorgerufen, sodass das gleich unser Opening-Theme werden soll oder Opening-Thema werden soll. Ja, und damit würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ich heize zum WWE-Podcast der vielen Titelwechsel. Herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Abend. Ich muss sagen, normalerweise fühle ich mich etwas verloren, wenn WWE kein PLE hat. Ist ja jetzt tatsächlich sowas wie eine längere Pause dazwischen. Aber diesmal kommen mir vor allem auch viele Themen. Ist ja einiges passiert, wie schon gesagt. Und ob das alles so gut war, weil bei Raw tatsächlich viel passiert ist. Also es war auch irgendwo auch kurzweilig. Ob kurzweilig gleich positiv ist, werden wir erörtern. Und ja, da bin ich froh, dass wir da die Folge so gut füllen können. Ich weiß gar nicht, wann die Series ist. Kann man eh schon vorweg sagen, ist ja auch wieder sehr faules Booking für die Wargames-Matches, aber 29. Das heißt, wir haben, übernächste haben wir erst die Preview. Also wir müssen uns jetzt quasi Business as usual durchkämpfen. Müssen kämpfen jetzt. Ja. Gut. Also, ich habe dich unterbrochen, du meinst faules Booking, da habe ich dich dann leider aus Versehen weggegrätscht, wollte ich gar nicht. Man wird bei Raw drauf eingehen, das war dann, ich weiß nicht, ob sie es vergessen haben, dass sie Wargames-Prinzip haben und dann schnell irgendwie, ja, keine Ahnung, ja, mach irgendwas mit Punk und passt schon. Schade, das denke ich mal, wurde auch schon bei User-Fragen, bei Pin oder Kickout schon angemerkt, dass man vielleicht das Prinzip ein bisschen anpassen könnte. Aber gut, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Aber wir haben ja noch Zeit, bis dahin ist ja einiges anderes passiert. Stand ja eigentlich alles im Rahmen von John Cena, muss man ja sagen. Ja, auf jeden Fall. Also jedenfalls, was Monday Night Raw angeht, da ist ja der Titelwechsel bei den Mädels im Tag-Team-Bereich mehr oder weniger völlig untergegangen. Bei SmackDown stand alles im Schatten, ja, gefühlt von gar nichts, kann man sagen. Aber leider nicht von John Cena, der ja eben erst zu Raw kam. Das ist eher so die Business-as-usual-Show. Aber wir wollen trotzdem drüber sprechen. Und Chris hat schon gesagt, Booking bei der Series, er nennt es faul. Ich nenne es belanglos, uninspiriert, langweilig. Und dabei dachte man im Vorfeld, na, vielleicht bringt man jetzt noch mal Bloodline gegen Bloodline bei der Series. Man war ja auch dabei, so ein bisschen das Solo-Stable MFT zu rebooten. Haben auch bei SmackDown jetzt auch wieder gewonnen durch Talaloa oder Talatong. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich muss ihn mal nachgucken. Also irgendwie kommt mir den Namen da völlig durcheinander. Und ja, man dachte dann, ja gut, vielleicht will man Solo wieder ein bisschen nach vorne bringen mit seinem Stable. Und das geht ja in die Richtung. Seit Tama Tonga, den Namen kriege ich gerade noch hin, seitdem der wieder da ist, hat man auch den Fokus wieder ein bisschen mehr auf MFT gelegt. Solo war lange weg, ist auch wieder da. Da passiert was. Und da dachten Chris und ich uns, ja wunderbar, Wir sind mit MFT ja sowieso eigentlich gar nicht so unglücklich, wenngleich das Booking in der Vergangenheit, zumindest bei den entscheidenden Aspekten, finde ich, immer ja, dann doch dicht am Ziel vorbeigegangen ist. Manchmal gut, aber in den Details und gerade wenn es wichtig war, dann doch irgendwie daneben. Trotzdem mögen wir das Stable und deswegen haben wir gehofft, na Mensch, mach sie doch wieder scharf. Bring Roman Reigns dann nochmal zurück. Der kommt und geht ja stündlich, hätte ich beinahe gesagt. Und Wargames, die letzten beiden Wargames-Matches waren gut bis großartig. Mann, dann machst du es eben nochmal. Also eher das, als dass du da irgendwie jetzt irgendwas um Punk und Konsorten zusammenstellst. Ja, und nun ist es genauso gekommen. Und wir wollten es ja gerade schon ansprechen, die Überschrift, die wir eingangs vor einigen Tagen hier bei uns hatten, nächstes Chapter in der Bloodline-Story geplant, da dachte ich, huiuiuiui, jetzt bin ich aber doch ein bisschen angefixt. Das Ganze war, glaube ich, war es vor der Raw-Ausgabe oder kurz danach, müsste ich verifizieren. Und dann war es eigentlich nur die Info, ja, WWE hat den Erbe auf Englisch, amerikanisch, müsst ihr mal prüfen. Haben sie schon mal versucht, sich zu sichern, jetzt haben sie sich's gesichert. Klar, das deutet an, dass man da mit der Bloodline wieder noch für die Zukunft was weitermacht, ist ja klar. Aber jedenfalls nicht in Bezug auf die Survivor Series, wo Chris und ich ja schon gewisse Hoffnung gehabt haben. Ja, Chris, was ist denn nun mit der Bloodline? Also, sie hängt ja irgendwie zwischen Baum und Borke, habe ich das Gefühl. Sie war eigentlich mehr oder weniger weg vom Fenster über die, ich sag mal, die gute Bloodline, also Roman, Jay, Jimmy und Sami Zayn. Da war ja gar nichts die letzten Monate in die Richtung. Man hat komplett anders gebuckt. Solo hat man mal ein bisschen gepusht, dann hat man ihm den Titel aber weggenommen, um ihn dem Werwolf, hätte ich beinahe gesagt, zu geben, Jacob Fatu. Dann hat der sich leider verletzt, aber auch schon vor der Verletzung hat man MFT komplett aus den Shows genommen. Und jetzt, klar, zur Series wird das nichts mehr. Ist ja auch eindeutig nach dem Booking bisher nicht mehr geplant. Aber Chris, wo ist denn unsere Bloodline jetzt? Und da meine ich tatsächlich alle beide. Ja, zwischen Baum und Borke. Ich weiß nicht, im Moment ist für mich da fast gar nichts mehr vorhanden, was sehr schade ist. Also ich glaube, jeder kennt, der schon länger hier zuhört, dass die Bloodline bei uns so ein Schwachpunkt ist, war ja auch eine großartige Storyline, die WWE ja vielleicht auch der Grund war, sie ins nächste Level zu schießen, was also Einnahmen eingeht und auch ja, Markenstabilität und was noch dazu kommt, quasi eine neue Ära eingeleitet. Und grundsätzlich wurde auch oft genug das nächste Inning in den Wort genommen, also in den Mund genommen von Paul Heyman, dass man sich da auf jeden Fall mehr erwarten kann. Und man hängt ja irgendwo auch ein bisschen dran fest, sonst würde man ja auch nicht Family Tree aufrechterhalten. Wobei man mit dem Booking zeigt man uns, dass das im Moment wahrscheinlich bei den Meetings nicht das erste Thema ist, das auf dem Flipchart zu sehen ist. Und da kann ich direkt sagen, finde ich schade, auch wenn wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten gesagt haben, naja, Survivor Series ist am Horizont, ist jetzt nicht so viel Zeit, um was Gutes aufzubauen, aber als ich zum Beispiel den Stare-Down von Wyatt Six und Family Tree damals gesehen habe, fand ich das schon so, naja, also Spaß machen wird es auf jeden Fall, zwei etablierte Teams, also etabliert im Sinne von, sie sind schon länger zusammen, jetzt nicht wirklich vielleicht erfolgreich, aber länger zusammen. Und das würde mir reichen, einfach so als, okay, das wird einfach da wird jeder alles geben, das wird sehr ansehnlich. Entertainment steht ja auch im Namen dieser Company. Aber man hat sich dagegen entschieden, wir werden bei Raw darauf eingehen, für was man sich entschieden hat. Und deswegen ist im Moment das nächste Kapitel eben nicht zu sehen. Tribal Hair, keine Ahnung, das Wort ist sehr skurril, also das Erbe, würde mir jetzt natürlich am meisten einfallen, weil Jey Uso hat man ja auch irgendwie angedeutet, dass er so ein bisschen heelig drauf ist und Roman hat ja auch gesagt, hey, mir gefällt das, wie du das machst, sehr, sehr gut. Er ist ja auch irgendwie im Zwiespalt, steht auch so im Schatten von CM Punk und muss sich einreihen. Also ich glaube, alles kommt eh drauf an, ob Roman Reigns Bock und Zeit hat, muss man ja auch sagen, mit ihm steht das Ding und fällt das Ding. Für mich ist er zu oft einfach da und nicht da, das zerstört für mich irgendwie auch die Magie. Und dennoch muss ich sagen, wenn er jetzt sich entscheiden würde, okay, am Stück so ein halbes Jahr da zu bleiben, hätte ich trotzdem Bock auf ein weiteres Kapitel, keine Ahnung. Irgendwie funktioniert das Ding, dafür ist er zu gut, dafür ist auch die Geschichte schon sehr gut aufgebaut. Du kannst mit vielen Superstars auch spielen, mit Sammy, mit Heyman, mit Roman, Family Tree, gibt ja genügend. Also kannst, das hättest super aufbauen. Also da wären noch, glaube ich, tolle Matches draus geworden bei der Series, aber unabhängig davon schreit vor allem Raw, schreit SmackDown wirklich nach einer Story, die sie aufrechterhält. Die Show für mich fällt ein bisschen zusammen wie ein Kartenhaus. Bei Raw ist es grundsätzlich irgendwo ja stabil, aber ich glaube, in der Vorbesprechung hast du auch gesagt, wenn Cena mal weg ist, Punkt. Aber um beim Thema zu bleiben, Bock hätte ich. Ich habe keine Ahnung, ob wir es noch bekommen. Würde mich wundern, wenn WWE dieses Prinzip eigentlich aus dem Fenster wirft. Es ist prädestiniert eigentlich für faules Booking, dass du einfach sagst, hey, wir haben ja dann Stable, das grundsätzlich funktioniert, wenn wir ein bisschen mehr Liebe reinsetzen. Also glaube ich schon, dass wir da noch was sehen, wie gut das Ganze ist und ob es auf diese Höhen wieder ankommt, wie damals. Klammer, glaube ich nicht, Klammer zu. Das müsste man abwarten, aber meine Güte, das Potenzial, die Zutaten sind für mich insane und ich bleibe noch immer dabei. Solo, so tot gebuckt er ist, wenn er mal darf, ist das einfach großartig. Er tut mir jetzt schon leid, hat einen mysteriösen Gegner beim Turnier, das heißt, es wird irgendjemand sein, der auf jeden Fall gewinnen wird gegen Solo. Und da muss er sich halt nochmal hinten einreihen und abwarten, bis wahrscheinlich einfach dieser John Cena-Trubel vorbei ist. Diese Weihnachtszeit bei WWE ist immer auch so ein bisschen schwierig und dann vielleicht ein Neustart zu Neujahr, wie es so viele von uns probieren, aber vielleicht ist es für ihn eine Chance, weil, keine Ahnung, er hat es drauf, finde ich. Ich glaube, er hat es durchschaut, sein Gimmick, jetzt braucht er einfach nur noch ein bisschen On-Air-Time und gutes Booking, da kann er vielleicht auch das Erbe von der Bloodline werden. Du meinst Solo? Ja, hätte ich nichts dagegen tatsächlich. Auch wenn alles auf Jay, glaube ich, ausgerichtet ist, auf Solo hätte ich tatsächlich viel mehr Lust. Also ich glaube, es wird bei der Bloodline gar keinen Erben geben können. Okay. Das ist so mein Gefühl, ne? Mhm. Weil das einfach zu sehr mit Roman verwachsen ist. Und es wird dann ein verwässerter Auslauf werden, denke ich mal. Also da passiert nicht mehr viel. Man kann dann nochmal so eine Storyline vielleicht bringen. Aber Nachhaltigkeit sehe ich da tatsächlich, auch wenn, und da bin ich ja bei dir, Solo ist ja ganz ordentlich und nachher auch hinten raus immer besser werdend gemacht hat. Und dann hat man es ja leider implodieren lassen. Also ich bleibe auch dabei, man hätte Jacob da so schnell nicht weglassen dürfen. Mhm. Das war das Ende, als Jacob dann getrennt hat. Und das war auch, ich bleibe dabei, es war auch wirklich schlecht gemacht. So. Nee, I don't love you, I hate you. Oh Gott, ist das peinlich. Also da war es dann vorbei. Und Stichwort, wo ist die Bloodline? Und kommt sie nochmal wieder? Hast du, finde ich, auch sehr schön gesagt. Ich sehe es auf jeden Fall genau wie du. Also die Bloodline ist, du hast gesagt, sie ist wie Roman. Also er trägt das Ding. Und wenn Roman nicht da ist, ist die Bloodline auch grundsätzlich nicht da. Solo hat ja so ein bisschen den Platzhalter gemacht. Hat er auch ganz ordentlich gemacht. Aber man hat eben da die nächste Stufe nicht gezündet oder es fiel einem nichts ein oder es sollte eben nicht sein, dass man bei WWE Solo von Anfang an als Platzhalter nur geplant hat. Weiß man ja alles nicht so genau. Aber genau wie du, glaube ich, dass WWE weiß, was sie da mit der Bloodline für eine Story haben und dass man die immer wieder mal answitchen wird, wenn man meint, es soll jetzt sein. Das wird nie mehr, glaube ich, also ich wäre glücklich, wenn WWE mich hier eines Besseren belehrt. Das wird niemals mehr diese Höhen erreichen, auf der WWE mit der Storyline sich mal bewegt hat. Das glaube ich schon. Aber das ist zumindest kurzweilig. Und wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen. Ich hätte lieber den dritten Bloodline-Aufguss bei der Series gehabt, als das, was uns da jetzt erwartet. Da werden wir bei Raw noch ausführlich drüber sprechen. Das ist wirklich Standard-Booking, wenn man es positiv sagen möchte. Aber mehr eben nicht. Und wie Chris schon sagte, ich glaube, die Bloodline kommt. Sie wird wiederkommen. Ob man sogar Bloodline gegen MFT macht, ob man Bloodline gegen was auch immer macht, wen man in die Bloodline dazu packt und was auch immer, muss man mal sehen. Eigentlich ist MFT jetzt mit Abstand das zumindest zahlenmäßig stärkste Stable. Das heißt, eigentlich müsste Jacob dann in die gute Bloodline rüber. Aber die ist dann ja eigentlich auch fast unbesiegbar. Also ich weiß nicht. Irgendwie stimmt das dann auch mit den sag mal, glaubhaften Booking-Verhältnissen nicht so richtig. Aber lassen wir uns überraschen. WWE hat derzeit, das kann man glaube ich sagen, die Bloodline absolut nicht auf dem Schirm. Da gibt es ganz andere Prioritäten. Man ist geneigt, sich zu fragen, welches denn sein sollen, außer John Cena, der sich mehr oder weniger selber bookt. Und mit John kannst du eigentlich alles machen derzeit. Der hat noch, jetzt hat er seinen viertletzten gehabt, das heißt, drei Auftritte kommen noch, glaube ich. Oder hat er noch, war das sein fünftletzter, es kommen noch vier, weiß ich gar nicht, wie viel kommen noch? Drei. Ja eben, es war sein viertletzter, es kommen noch drei. Und es ist egal, John könnte auch Hänschen klein singen und man wird ihn abfeiern bei den letzten drei Auftritten. Aber wenn das dann vorbei ist, guten Appetit. Und ich sehe jetzt auch nicht wirklich, dass da bei WWE das Booking-Feuer bei anderen Leuten groß neu entzündet wird. Also tatsächlich gar nicht. Aber ich denke, das ist das Stichwort, um rüberzugehen in die Shows tatsächlich. Wie gesagt, es ist einiges passiert. Auch bei SmackDown gab es einen Titelwechsel. Aber die nicht nur heute, sondern die relevantere Show, diese Woche ganz besonders, aber auch sonst, ist Raw. Und deswegen gehen wir mal bei SmackDown so durch die Aspekte, die erwähnenswert uns zumindest erscheinen, weil sie, finde ich, das spiegeln, was WWE derzeit darstellt. Und da muss man, und auch da habe ich das Gefühl, wir haben die Platte schon 1000 Mal aufgelegt, mal wieder das Opening-Segment heranziehen, bei dem Cody Rhodes einfach Cody Rhodes war. Er hat es jetzt garniert, er hat sich als People's Champ gezeigt und hat gesagt, Leute, heute mal was Besonderes, heute will ich die Show von eurer Position aus gucken. Ich gehe jetzt in die Crowd und guck mir das Ganze an. Da dachte ich, huiuiui, das ist ja mal was Spezielles. Und dachte ich, na, wer wird denn jetzt wohl kommen? Und dann kam Aleister Black. Ja, der hat ja nun gerade Damian Priest abgefrühstückt in seiner Story und glaubt, das reicht. Ich bin jetzt reif für einen Titel. Ja, so reif für ein Titelmatch. Und ja, gab noch eine Backpfeife von Selina an Cody. Ich glaube, sie sagte noch, Your Nightmare Begins Now oder irgend so ein Spruch hatte sie gedroppt. Und Nick Aldis kam dazu und meinte, ja, das ist doch alles hier total ganz toll und cool. Ich mag das, was ich sehe. Da bist du auch einer der wenigen. Und weil wir gerade dabei sind, machen wir doch mal ein fröhliches Match später für den Abend. Aleister Black dachte, er wäre reif für ein Titelmatch, war aber nicht. Ich springe da jetzt mal kurz hin. Es war ein normales Singles-Match. Und naja, also eigentlich kämpfen sie jetzt noch. Es wurde zumindest nicht offiziell beendet. Es endete dafür aber in einem totalen Chaos, weil die beiden, die eigentlich weg sind, was diese Fädengegner angeht, nämlich Drew bei Cody und Damian bei Aleister Black, haben sich dann eingemischt und ja, so ging es dann in einem großen Tohuwabohu letzten Endes unter. Und ja, der arme Drew wurde rausgeschmissen, weil ihm reicht es jetzt, sagt Nick Aldis, dass der blöde Schotte hier immer ihm auf der Nase rumtanzt und Drew ist jetzt raus. Man ist fast geneigt zu sagen, Gott sei Dank, und sich für Drew zu freuen, dass er jetzt mal ein bisschen Ruhe hat, denn er wurde ja nun wirklich immer da eingesetzt, wo irgendwie gerade mal ein Übergangsgegner oder eine Verlegenheitslösung gebraucht wurde. Für mich ist Drew radikal runtergebuckt, seit langer Zeit schon. Ich habe ja so ein bisschen Probleme mit seinem wirklich sauberen, soliden, stiffen Stil, aber das ist mir, man muss es mögen und ich mag es nicht. Andere sehen das bestimmt anders, wir haben 1000 Mal drüber gesprochen. Lassen wir jetzt mal außen vor, dass man über Drew, über Priest, über Cody und über Aleister Black natürlich viel philosophieren könnte. wie man diese Story hier aufbaut mit allen Beteiligten, das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, wenn man es positiv sagen will, das ist solide gemacht. Man könnte auch sagen, es ist einfallslos und belanglos, dass man jetzt, nachdem Drew 100.000. Mal gegen Cody verloren hat, ihn jetzt quasi wieder mal als Verlegenheitslösung hinten raus im Main Event bringt, nur um ihn zu suspendieren. Das kann vor dem Hintergrund sinnvoll sein, dass man jetzt Drew wirklich rausschreibt und erstmal eine Pause ihm gibt. Aber Chris, wir müssen das auch nicht übermäßig überstrapazieren, weil wir es ja nun schon oft genug gemacht haben. Ich habe das Gefühl, diese Opening-Segmente habe ich schon 80 Millionen Mal gesehen. Ja, in der, ja, es ist wirklich so. Also man tauscht einfach nur Protagonist A und B aus, wobei meistens Protagonist A Cody Rhodes ist. Also ich möchte irgendwie gar nicht so Werbung machen für das WWE-Spiel, aber als sie diesen Manager-Modus wieder eingeführt haben, gab es immer das Problem, wenn du eine Fehde zu lang geführt hast, dass du ein Rating verloren und die Fans waren pissig auf dich. Und mir kommt so vor, als würden die das auch irgendwie im Real Life nicht so wirklich verstehen. Ich glaube, absolut niemand hat mehr Bock auf Aleister Black gegen Damian Priest und Cody Rhodes gegen Drew McIntyre. Dennoch möchte ich auch positiv bleiben. Ich habe ja ein bisschen Veränderung quasi gefordert und vielleicht ist jetzt nicht Aleister Black der erste Name auf meiner Liste gewesen, aber es ist grundsätzlich mal was Neues. Ja. Ich hätte da grundsätzlich nicht mal was dagegen, wenn es dieses Match auf die Survivor Series Card schafft, wird es jetzt nicht, das wissen wir nach Raw. Es stinkt halt nach Saturday Night's Main Event, muss man sagen. Aber grundsätzlich ist es ja auch so mit Selina, die jetzt quasi mit ihrem Ehemann, Freund, Verlobter, keine Ahnung, auf jeden Fall sind die ja im Privaten auch zusammen. Ich glaube, die sind married, ich prüfe das. Married, mal. Okay. Grundsätzlich fand ich das nicht so schlecht, wie man sie eingeführt hat in der Fehde gegen Damian Priest und dann auch das Promo-Video oder Videos waren tatsächlich auch nicht so schlecht. Die Backpfeife hatte es auch in sich, aber klar, dass man da wieder dieses Einmischen von Drew McIntyre und Damian Priest ist für mich irgendwie, killt das Ganze. Ja. Deswegen frage ich mich halt, so ein Titelwechsel jetzt zu Drew, auch nicht das Geilste, aber ich finde, das hätte das Ganze irgendwie doch ein bisschen spannender gemacht. Wenn du sagst, okay, Cody, ruh dich ein bisschen aus, McIntyre wird den Titel jetzt einfach über diese Weihnachtszeit halten, meine Güte, fände ich das Ganze dann irgendwie doch interessanter. Ja? Also, das hier ist halt, wie du schon gesagt hast, diese Promo wurde einmal auf ein Blatt Papier geschrieben und die wird jetzt immer aus der Schublade geholt und eben benutzt. Und das holt niemanden irgendwie jetzt gerade hervor und sagt, okay, must watch. Deswegen, ich sehe das Positive dran, man will da ein bisschen was Neues probieren. Aleister Black ist jetzt auch nicht die Zukunft der Company, ist für mich auch wirklich deutlich so ein Mid-Kader. Aber ich bleibe dabei lieber. Da hatte ich einen Husten da erwischt. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte mich gemutet. Oh mein Gott, Entschuldigung. kein Problem. Genau, deswegen muss ich jetzt gedulden, Aleister Black. Ich denke mal, er wird sein Titelmatch bekommen. Dafür hat man das nicht umsonst, glaube ich, aufgebaut. Aber du hast schon richtig gesagt. Oft genug gesehen, es passiert nichts Neues. Cody ist ein eisernen Stahl, wo er den Titel nicht verlieren wird. Jetzt wird es einfach nur noch darauf ankommen, ob die beiden vielleicht eine andere Art von Chemie untereinander haben. Denn die Cody Rhodes Matches, also gegen Kevin Owens war das eine saubere Sache, muss ich sagen. Gegen Seth hat er irgendwo eine Chemie, aber er hat selbst schon bei Promos gesagt, dass er da gar keinen Bock mehr hat. Und an mehr erinnere ich mich tatsächlich nicht. Gegen Roman waren das natürlich astreine Matches, getragen von einer der besten Storylines aller Zeiten. Mal schauen, was Aleister Black aus ihm rausholen kann. Aber gut, Cody ist im Moment anders beschäftigt, dazu kommen wir noch. Und das Einzige, ich zwinge mich dazu, einfach mal positiv zu bleiben und sagen, die Paarung Selina und Aleister, die passt, kein Wunder. Und vielleicht sehen wir ja hier irgendwie so eine Paarung und eine Chemie, die uns die Matches unterhaltsam vorkommen lassen. Denn ein Titelwechsel, leider Gottes, hat die WWE im Moment große Angst davor. Das brauchen wir definitiv mal nicht zu erwarten. Nee, und der würde auch verpuffen, glaube ich. Also Cody jetzt den Titel wegzunehmen, ich glaube, das wird 0,0 bringen. Also da muss man jetzt durch bis, ja, bis Mania. Also für mich ist nichts anderes vorher eine Option, was Cody angeht. Boah, das dauert. Oh Mann. Ja, aber da, ich sehe auch nichts. Ganz ehrlich, was wäre denn besser? Also ich wüsste jetzt nicht, wer so Franchise-mäßig da ihm den Titel wegnehmen sollte. Das wird sich wirklich alles komisch anfühlen. Und wenn du ihn jetzt den Gürtel noch mal ein halbes Jahr behalten und tragen lässt, dann hast du bei Mania eben so ein Money-Match. Also so blöd das klingt, auch wenn man den Titel länger hält und auch wenn es Cody ist, es macht den Wechsel immer ja, interessanter oder wichtiger oder relevanter. Also das klingt jetzt blöd. Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich damit sagen möchte. Ich wüsste auch keinen, der da jetzt irgendwie bei Cody ein glaubhafter Contender wäre. Also Alistair Black schon mal gar nicht und ja, muss man mal sehen. Ja, Drew hat sich's verdient, das heißt, er wird einen Film drehen und man ist geneigt zu sagen, gut gemacht, Junge, du hast aber wirklich jetzt mal Zeit verdient, was Interessanteres zu machen, als hier immer zum Storyline-Sündenbock herhalten zu müssen. Und ja, der hat jetzt quasi sich die Zeit. Macht eine Open Challenge gegen Johnny Gargano. Ciampa war zuerst da, geht dann aber freiwillig Backstage. Weiß jetzt nicht genau, ob man da für die Zukunft zum 100.000. Mal irgendwie wieder einen Split reaktiviert. Also die hatten ja 2016 mega Storyline bei NXT. Das war geil, ja. Da stimmte wirklich fast alles. Damals, als Ciampa noch ohne Theme an den Ring kam, also goldene Zeiten. Wir wollen mal gucken, was passiert, was das Ganze angeht. Interessant war tatsächlich, dass man, also ich fand es zuerst doof, aber ich fand es, wann war denn hier unser Segment, wo ich jetzt gerade drauf hin möchte? Jade Cargill, genau, darauf wollte ich drauf hinaus. Jade Cargill ist an den Ring gekommen, hat ihre typische Pose gebracht mit sehr interessantem Outfit und hat den Titel hochgehalten. Hat Gott sei Dank nicht viel erzählt, denn, nee, wirklich, Gott sei Dank. Ich hatte gar kein gutes Gefühl bei ihrer Promo. Und hat dann nur gesagt, yes, I am that bitch oder irgendwie sowas. Fanden die Leute total super. Und dann ist sie auch wieder gegangen. Da dachte ich auch so, das ist gut. Am liebsten hätte sie nur I am that bitch sagen können und das andere sich auch gleich klemmen. Wäre ganz gut gewesen. Weil, also ich hatte von der ersten Sekunde an das Gefühl, huiuiuiui, das fühlt sich gerade nicht sicher und gut an, was sie da macht. Weil irgendwie nimmt ihr das was von ihrer Aura. Das ist, das empfinde ich so. Mögen andere natürlich anders sehen. Und dann wurde interessanterweise wohl angedeutet, dass das auf sich gegen Lotte gehen könnte. Denn Lotte kam, bevor Jade beim Ausgang des Titanshorns angekommen war, kam Lotte und Alexa. Und Lotte und Jade haben sich dann doch tief in die Augen geguckt. Und da wurde so ein bisschen angedeutet, Lotte gegen Jade. Also das, was danach passierte, dass Nia Jax gewonnen hat, weil Lash Legend die gute Alexa Bliss also wirklich übel zugerichtet hat. Also das sah wirklich, also nachher gab es noch ein Backstage-Segment, wo Alexa sich den Nacken kühlen lassen wollte. Das tat aber auch bitter Not. Also das hat Alexa aber mal sowas von stark gesellt. Sah wirklich krass aus. Und das hat auch gleich Lotte abgelenkt, dass sie einen Annihilator gefressen hat und dann verloren. Das ist auch interessant. Ja, Nia kriegt einen Pin-Sieg über Lotte. Das ist jetzt auch eine Erwähnung wert. Aber ich würde gerne bleiben bei potenziell Lotte gegen Jade. Für mich ist das sowas wie der letzte Game-Changer. Mhm. Also wenn das jetzt nicht funktioniert. Also ich habe die Paarung gesehen, also als sie da sich angeguckt haben und ich dachte, okay, geht's mir. Ich will das jetzt mal sehen. Ich will jetzt sehen, also wenn sie es gegen Lotte nicht hinbekommt, dann weiß ich auch nicht mehr, was du noch machen willst. Lotte, ja gut, Lotte kann auch eine Bitch sein und wenn sie keinen Bock hat oder wenn sie nicht will, kann sie auch Leute wirklich auflaufen lassen. Aber ich glaube, sie wird hier schon nochmal zeigen wollen, was Phase ist, dass sie mit Jade ein gutes Match hat. Deswegen, ich bin gespannt. Ich möchte es auch tatsächlich sehen, weil das eben für mich so diese Last-Chance-Geschichte ist. Ich habe Jade eigentlich aufgegeben, aber wenn das mit Lotte funktioniert, gut, das ist dann auch mit Lotte, das heißt nicht, dass es dann auf einmal mit anderen auch besser wird. Also das glaube ich auch nicht. Aber es ist für mich zumindest so ein Zeichen, dass es nicht völlig lost ist. Deswegen bin ich mal gespannt, Chris. Was sagst du denn, Lotte gegen Jade? Schau, ich habe mega Bock auf diese Paarung, wenn ich sie vor mir sehe. Das ist auf jeden Fall ein Money-Match, da müssen wir nicht drüber lange reden. Ja. Sie haben das auch damals gut gemacht. Ich erinnere mich, als Jade zum ersten Mal anwesend war backstage, war sie, glaube ich, im Büro von Nick Aldis und Charlotte kam rein und das war schon so, oh, okay, all right. Das ist schon mal Aura. Ja, und dieses Match umgibt etwas. Jetzt ist natürlich viel passiert. Und viele Faktoren, wo ich halt bitter Angst bekomme bei der Paarung, weil ich wahrscheinlich zu große Erwartungen haben werde. Eine Persönlichkeit davon ist Charlotte Flair, die jetzt gerade im Tag-Team war. Titel sind verloren. Und Charlotte vor Titel, Tag-Team-Titel, war eine, die konnte ich irgendwie nicht so greifen. Also die Rückkehr war irgendwie random, gewinnt den Rumble, verliert gegen Tiffany in einer Fehde, die eine absolute Katastrophe war, mit dämlichen Real-Life-Geschichten, private Beziehungen, wo es halt auch offenbar wirklich ausgeartet ist. Und ja, die Chemie war dann quasi hinüber. An das Match erinnere ich mich grundsätzlich schon mal gar nicht mehr. Seit dem Tag-Team haben wir auch schon gesagt, ja, irgendwie wirkt sie jetzt gelassener, ruhiger, kommt auch mit den Fans besser klar. Also das war auch so eine Hassliebe irgendwie. Und vielleicht ist sie wieder so anders, wo sie sagt, ja, ich bin einfach gut und ja, meine Güte. Am Ende entscheiden die Leute backstage, wer den Titel wie oft gewinnt. Das sagt sie auch oft genug. Und Jade, ja, was soll man sagen? Sloppy und meistens eher nicht gut, bis auf ein paar Instanzen, die wir auch schon oft angesprochen haben. Und jetzt ist sie Championess. Die Promo grundsätzlich, mein wenig Inhalt, fand ich jetzt nicht so schlecht. Also ihr steht der Titel, das ist okay. Wundert mich jetzt auch nicht bei dieser Physik und beim Aussehen. Und ich bleibe dabei, ich werde mich auf dieses Match freuen, egal wann es stattfindet. Es ist wohl prädestiniert für WrestleMania. So, haben wir noch Zeit. Was machst du in der Zwischenzeit? Aber ich bleibe dabei, ich habe ein schlechtes Gefühl, keine Ahnung. Ich werde die Paarung herbeisehnen und dann braucht Charlotte einen Sahnetag und Jade muss halt, ja, bis dahin brav trainieren, was soll ich sagen. Die Fehde könnte grundsätzlich gut werden, wenn man sich einfach mal wieder zusammenreißt. Vor allem Charlotte hat da ein bisschen, glaube ich, die Kontrolle verloren. Sie war sehr, sehr weird für mich in dieser Zeit und man merkt, dass sie jetzt wieder ein bisschen komplett anders ist. Sie ist einfach gelassen. Also das ist für mich zumindest etwas, was mir aufgefallen ist. Von daher, es löst das langfristige Problem nicht bei Jade, da gebe ich dir recht. Aber bei einem One-Off könnte das wirklich so, ja, ob es einen Tag tragen kann von Mania als Main-Event. Damals, hättest du mich damals gefragt, so definitiv ja. Jetzt gerade braucht man eine saubere, starke Fehde. Man braucht eine saubere, starke Regentschaft von Jade. Und beide, vor allem Lotte, weil die muss das Match tragen, die braucht einen Sahnetag. Dann kann das definitiv Tag 1 tragen. Und ich hätte auch nichts dagegen, weil die Women's Division tatsächlich auch die bessere Fäden und Matches hatte in letzter Zeit, muss man sagen. Auch wenn es mehr bei Raw war, aber ja, ich merke, ich drehe mich im Kreis und hoffe einfach, dass wir da das bekommen, was wir uns eher wünschen, weil das ist frisch, das ist gut, das hat Aura und ist eigentlich so dieses Match, was man wahrscheinlich eh als erstes sehen wollte, als Jade dann offiziell zur WWE gekommen ist. Du meinst, das könnte bis Mania gehen sogar? Also es riecht für mich nach Mania-Match. Ich wüsste nicht, wann du das, also wenn du es jetzt verbrauchst bei der Series, wäre es für mich verbraucht. Tatsächlich. Nee, ich dachte Rumble. Rumble, deswegen, ja. Also für mich war eigentlich klar, es muss Richtung Rumble gehen, aber du hast ja recht, WWE bookt solche Sachen gerne long-term. Also das heißt, beim Rumble muss das letzte Wort nicht gesprochen sein. Denn wie willst du über einen Rumble weg? Also über die Series kannst du weg, Wargames und sowas. Da musst du nicht Lotte im Championship-Match gegen Jade packen. Aber spätestens beim Rumble wird schwierig. Gut, du kannst sie beide in Rumble packen und da dann irgendwie was aufbauen. Okay, klar, Logo. Das mag gehen, dass du es über die Battle Royale dann versuchst. Aber, hey, das war doch ein halbes Jahr. Also, halbes Jahr, dann wird es ja aber wirklich, dann deutet es ja, also ein halbes Jahr kannst du die eigentlich nicht aufeinandertreten lassen. Nee. Also, ich glaube, die werden auch jetzt nichts miteinander zu tun haben, glaube ich. Was glaubst du, wie man es denn macht? Dass man sie erstmal wieder auseinander nimmt oder nur was angedeutet hat? Ich glaube, es war nur eine Andeutung, ja. Ja, okay. Ja, dann kannst du natürlich langsam köcheln lassen, ne? Dass du erstmal wieder ein paar Wochen dann wartest, bis du die nächste Andeutung machst und so weiter. Das wär gar nicht so verkehrt, glaube ich. Aber was auch eine Möglichkeit wäre, dass es eine Match-Serie wird und die bei Mania kulminiert. Und das finde ich immer schwierig, wenn du bei Mania dann das Grudge-Match oder so, dieses alles entscheidende Match bringst. Klar, da kannst du ein bisschen Honig draus saugen. Und du hast schon gesagt, es wird so ein One-and-Done. Also das wird dieses Match werden, glaube ich. Und wenn das nicht funzt, dann kannst du auch 5 andere noch machen, die werden auch nicht funzen. Also beim ersten Mal muss das sitzen, hätte ich fast gesagt. Du hast nur eine Chance. Und ja, dann wäre Mania schon die richtige Bühne. Und wenn es nicht klappt, ich meine, Jimmy und Jay hatten auch ein Mania-Match und das ist dann eben auch versunken dahin, wo es hingehört. Also klar, aber ich glaube auch, das ist ein Money-Match. Ich war nur überrascht, dass man es mit dem Aufbau jetzt schon anfängt. Aber klar, wenn man es so macht, wie du angedeutet hast, kann man es noch ein bisschen länger köcheln lassen. Bin ich bei dir. Ja, Chelsea Green gewinnt den Titel von Julia. 0,nix. Ja, Julia hat in 1,5 Minuten eigentlich das ganze Ding gewonnen, dominiert. Dann wurde, ich muss mal kurz überlegen, dann wurde Julia, nee, dann wurde, ich glaube, Chelsea von Kiana James angegriffen. Also Kiana James sehe ich auf Sicht wirklich Potential tatsächlich. Elba Fire konnte kontern und dann konnte tatsächlich Chelsea Green das ganze Tohuwabohu ausnutzen und Julia einrollen, natürlich illegal, beide Beine auf den Ringseilen. Mein erster Gedanke, dreifach Halleluja, Julia ist den Titel endlich los. Also das war wirklich mein allererster Gedanke und ich scheine damit gar nicht so daneben zu liegen, denn nach allem, was man jetzt gehört hat, hat WWE Julia ganz bewusst diesen Titel weggenommen, weil man wohl vorhat, gut, das hört man öfter, müsste man mit einer gewissen Distanz und Zurückhaltung sehen, weil man vorhat, Julia, Chris, in den Main Event zu booken, in der Women's Division. Also wir müssen über das Können nicht reden, das ist da, aber da musst du booking-technisch ja fast die komplette Klaviatur spielen, da ist ja alles verhunzt. Also diese Regentschaft war so ziemlich die schlechteste Regentschaft, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Die pariert die Shinsuke Nakamura-Regentschaft. Und zugleich kann ich sagen, Chelsea Green als Titelträgerin, damit habe ich gar kein Problem. Das funktioniert. Sie ist die perfekte Women's United States Championess. Und mit Ethan Page als quasi Duo ist das perfekt. Also die haben ja auch, sind ja auch Mixed Tag Team Champions bei AAA. Das finde ich gut. Also Ethan Page macht mir so viel Spaß. Also der darf nie ins Main Roster. Julia ist halt bei mir, ich habe eine Schwäche für Julia. Ich finde die grundsätzlich mal großartig. Aber alles, seitdem sie von NXT Main Roster ist, war mal so ziemlich nix. Und diese Gerüchte, dass sie in den Main Event geschoben wird, sind natürlich zunächst mal, gut, okay, alright, ich bin bereit. Braucht SmackDown auch. Aber ich glaube, sie kommt im Moment einfach nicht so zurecht mit Main Roster. Und gleichzeitig ist das Booking auch nicht gut. Das einzig Positive, hast du schon angesprochen, ist Kiana James. Die macht das nämlich sehr, sehr gut. Und die braucht Julia auch. Sie braucht so jemanden, der ein bisschen das Reden übernimmt. Und mit Kiana James hat sie da auf jeden Fall ein perfektes Valet. Von daher ist das Duo schon mal gar nicht so schlecht. Und damit könnte man was anfangen. Nur was heißt Main Event? Wenn wir da sagen, okay, sie hat Jade Cargill da vor sich, Puh, das könnte gefährlich werden. Also das könnte wirklich in die Hose gehen. Zeitgleich ist das natürlich auch eine Paarung, wo ich auch Bock hätte. Also ist super frisch und da prallen wirklich so. Beide haben eine unfassbare Ausstrahlung, aber gleichzeitig sind beide so unfassbar unique und einzigartig. Oder einzigartig, unique ist das Gleiche. Wo ich sage, meine Güte, das klatscht du auf dem Poster und ist der Main Event von jeder Show. Da ist gar kein Problem. Nur hat Julia so grausiges Booking hinter sich. Also das ist wirklich, habe ich schon mal gesagt, da findest du dann im Keller so eine Kiste, die ist voller Spinnweben und die, dann machst du auf und siehst, ah, cool, schau, das sind doch nette Sachen drin. Da musst du das mal abstauben. Also das war furchtbar. Und mit Keanu James, das dann eine gute Chance, mit gutem Booking sowieso. Von daher, ich habe da Bock drauf, keine Frage, aber nach jahrelang WWE schauen und im Moment auch diese Phase vom WWE hergenommen, tut mir leid, Leute, ich bin so skeptisch wie schon lange vorher nicht. Das wird mich stark überraschen, wenn sie das gut machen. Ich hoffe es sehr. Mit Julia habe ich da auch eine Schwachstelle und habe mega, mega Lust, dass die da performen darf, wie sie eigentlich außerhalb von WWE performen durfte. Sie hat bis jetzt 10% von dem gezeigt, was sie kann. Von daher bin ich tatsächlich auch gespannt, ob man das durchzieht. Es wird ein Grund gewesen haben, auch dass man den Titel so nach einer Minute wechseln lässt. Muss ja irgendwie sein. Und wie gesagt, ich glaube, mit Keanu James hat sie zumindest eine Chance. Wenn sie alleine wäre, hätte ich da nicht mal 1% Chance gegeben. So gebe ich der WWE eine 2%ige Chance, dass sie daraus was Gutes machen. Also, ich glaube, über Julias Fähigkeiten müssen wir nicht diskutieren. Die Optik und Star-Appeal ist auch vorhanden. Du musst eigentlich ihr Gimmick und ihr Booking völlig resetten. Und aber komplett, alles ja, neu. Also alles musst du da machen. Auch wieder dieses Gesülze damit mit Haarfarbe, NXT und sowas, da ja auch ein bisschen aus. Ich finde, da geht so viel unter im Moment im Main-Roster. Da muss was passieren. Und du hast schon gesagt, ihre Partnerin und sie, da ist was, ne? Finde ich tatsächlich auch. Und deswegen, du hast es sehr schön gesagt, du hoffst, dass es klappt, aber WWE hat uns ja schon oft eine schlechteren belehrt, weil irgendwie, ich weiß nicht, können sie es manchmal nicht bei manchen NXT-Leuten. Und schauen wir mal, also dieser Satz, ja, jetzt wollen wir sie zum Mond pushen im Main-Roster. Das klingt wirklich wie so eine Phrase, ehrlich gesagt. Das hat man schon oft gehört. Und ich meine, man wollte auch Giovanni Vinci pushen. Ja, und wir wissen ja, was da passiert ist. Also, die Gefahr sehe ich bei Julia jetzt nicht, to be honest. Das glaube ich nicht. Aber man darf eine gewisse Grundskepsis wohl mitbringen bei WWE, weil da ist alles irgendwie ein bisschen komisch seit einigen Monaten. Auch vor dem Hintergrund, dass sich ja TKO geäußert hat zu den Ticketpreisen. Ey, das ist alles hier, alles in Ordnung und so. Also das muss man so machen und wir sind völlig auf normalem Level. Ja, alright. Ja, das war SmackDown. Also es gibt diese Woche tatsächlich bei SmackDown ein bisschen was, worüber man philosophieren kann. Wir haben es dann auch versucht, entsprechend darzulegen. Also Cody boring as always, aber mit Aleister Black, der mich wirklich nicht in deinem Ofen hervorholt, aber da gebe ich Chris recht, da ist eben jetzt ein bisschen was Neues drin, ein bisschen was Frisches, mal sehen. Und Julia, Restart, sind wir nicht optimistisch, überhaupt nicht, wir sind eher pessimistisch, aber wir sehen, dass es so nicht weitergehen konnte. Und allein deswegen ist der Titelverlust positiv. Du hast schon gesagt, es wird schon Sinn haben, dass es 1,5 Minuten gemacht hat. Ich glaube, so blöd es klingt, man wollte Julia damit tatsächlich stärken. Denn in diesen 1,5 Minuten hat sie Chelsea Green komplett dominiert und sie hat dann ja quasi nur durch eine illegale Aktion verloren, out of nowhere gewissermaßen. Ob das jetzt wirklich so die Booking-Weisheit ist, dass Julia nicht geschwächt daraus hervorgeht, ich meine, sie war eh nicht stark, was Standing angeht, muss man mal sehen. Ja, und Chelsea hat jetzt einen Titel mehr. Also Chelsea ist die Definition von, sie ist da, macht ihr Ding, freut sich, alle freuen sich mit. Und mehr ist da auch nicht. Und das ist dann alles in Ordnung. Ja, das war SmackDown. Jetzt kommen wir zu John Cenas Raw-Ausgabe. Ja, du hast schon angedeutet, es war natürlich klar, John Cenas viertletzter Auftritt, bevor er dann aufhört. Und wir waren in Boston, also in der Nähe von West Newbury, wo er herkommt. und es sollte eine pickepackevolle Ausgabe werden und eröffnet. Wurde sie natürlich von dem Mann, der im Zentrum von WWE steht in der jetzigen Zeit, und zwar war das Triple H. Der hat gesagt, ja, also es gibt natürlich immer große Debatten und im Moment ist es offenbar so groß wie noch nie und vor allem eine wird immer lautstark geführt zwischen WWE-Fans. Wer ist denn nun der Beste aller Zeiten? Und da gehen die Meinungen auseinander. Allerdings ist man sich wohl bei einem Mann sehr sicher, zumindest für ihn selbst, wenn man ihn fragen würde, sogar eindeutig, ein Mann, der quasi Ruthless Aggression gezeigt hat, Box-Office-Ticket-Rekorde gebrochen hat und das alles immer mit einem Lächeln im Gesicht gemacht hat. Und das war der Greatest of All Time, Zitat von Triple H, John Cena. Und dann kam dieser auch heraus. Aber auch Jugend. Geil, ne? Ich weiß nicht, wie oft Hunter without a doubt the greatest of all time schon zu anderen gesagt hat. Yeah. Was für eine Warze, ey. Stellt der sich da wieder hin? Ich finde das so geil. Und holt sich die Cheap Pops. Und dass er da auch keine Miene bei verzieht bei solchen Standard-Plattitüden, ne? Also, das muss ihm erstmal einer nachmachen. Ich bin ja immer so ein bisschen jemand, der sagt, ja, attackiert den Typ nicht so sehr. Wahrscheinlich ist er nicht mal so in charge wegen TKO. Sich da hinzustellen bei der John Cena, weißt du, das geht nicht. Aber du hast schon recht. Er setzt und dann sagt er noch, wow, that never gets old. Also da musst du auch wirklich befreit sein, so von Charme. Aber sei es drum, grundsätzlich war ja seine Rolle nicht so unlogisch. Aber dazu kommen wir noch. Cena kommt raus, natürlich. Großer Jubel, schnappt sich ein Mikro und sagt, ja, also mich, seitdem ich gesagt habe, ich höre auf, immer nur eine Frage bekommen, wer ist denn der letzte Gegner, wer ist denn der letzte Gegner? Und für mich war immer klar, es geht nicht darum, wen ich bestimme, es muss halt jemand sein, der sich irgendwie verdient. Und er möchte auch in dem Gewissen aufhören, wenn er weiß, okay, WWE ist in guten Händen, was die Zukunft angeht. Bei mir ist dann ein großes Fragezeichen dahinter im Moment, aber er hat gemeint, und da bedankt er sich bei Triple H, Saturday Night's Main Event, wo sein Kapitel zu Ende gehen wird, kommt von den Fans, werden andere Kapitel geöffnet werden. Es gibt so Exhibition, offenbar Matches zwischen Main Roster Stars und auch NXT Superstars werden sich zeigen können. Ziemlich cool. Und gleichzeitig natürlich gibt es das The Last Time Is Now Turnier, wo halt der letzte Gegner von Cena ermittelt wird. Und er ist auch froh, dass wir nochmal in Boston sind, um sich zu bedanken. Und boom, kommt die Musik von Dominic Mysterio. Und ab dann wurde es gut. Er kam raus und sagte, ja, also Triple H, das ist ja unglaublich. Letzte Woche werden meine Feierlichkeiten von so einem alten Mann da unterbrochen. Dabei bin ich es eigentlich, der so alte Männer unterbricht, weil die einfach da den Laden zusammenstauben. Also was wirst denn du da machen? Und Cena übrigens, stell ich bitte hinten an, ich kläre das halt schnell. Und Cena lächelt erstmal und sagt, ciao, okay, vergiss nicht, wir sind in Boston, wir feiern ein bisschen, ja, also kalmer. Und er so, also für mich ist mal eines klar, deine Zeit ist vorbei, ich bin die Gegenwart, ich bin die Zukunft und übrigens, egal in welcher Ära, ich hätte dich locker besiegt. Und dann kam Cena in, da war es war warm gelaufen, ja, eine super Promo, ja, fein Speech. Hat ihn da erstmal niedergemacht und er hat gesagt, das war heute ein großer Fehler von dir. Es ist mein vorletzter Auftritt, es ist Boston. Ich bin halt unbesiegbar. Also pass lieber auf, du bist der Sohn von Ray, ich habe großen Respekt vor Ray, deswegen gebe ich dir die Chance, Backstage zu gehen und die Sache hat sich. Ja, Dominik lächelt erstmal, hat jeder gewusst, das wird nichts. Und hat gesagt, ja, also erst werde ich sicher nicht machen und wenn du nicht aufpasst, werde ich dir die Fresse polieren. Kam Triple H. Deswegen war er auch da, ist natürlich ein Offizieller, darf Matches ansetzen. Also erkläre ich es mir so, ich mal die Mädels so, wie ich sie will und sage, ciao Dominik, super, kein Thema, das klingt sehr, sehr gut. Wir machen das so, du verteidigst deine Intercontinental Championship gegen John Cena und das Coolste dran ist, das Match startet jetzt sofort. Ich nehme das direkt mit, dann können wir drüber reden gerne. Intercontinental Championship. Und ja, im Vorzeichen dessen stand natürlich die Möglichkeit, dass Cena den Grand Slam zumacht, auch wenn dieser Begriff ein bisschen ja, kaputt geschlagen wurde durch viele weitere Titel, die installiert wurden. Aber Stand jetzt ist es, glaube ich, WWE oder World Intercontinental Tag Team und Midcard-Titel. Und er hat es tatsächlich geschafft, nach 13 Minuten in einem sehr ansehnlichen Match. War nett, war gut. Dominik hat natürlich wieder seine Scherereien probiert, um den Titel zu gewinnen, auf unfaire Art und Weise. Cena hat mit seiner ganzen Erfahrung das Ganze verhindern können und mit einem Attitude Adjustment sich zum Intercontinental Champion gekämpft. Also ist tatsächlich nochmal Champion geworden mit 3 Auftritten, die zur Verfügung stehen. Und er hat dann auch nochmal das Mikro genommen, hey, the champ is here, backstage. Nochmal Gratulation, hat mit Ray gesprochen und gesagt, du, das ist ein guter Junge. Ich hoffe, er nimmt da was mit. Und natürlich war er auch da. Der WWE-Champion Cody Rhodes hat ihm nochmal die Hand gegeben. Cena hat gesagt, Mann, Alter, du bist so cool, dass du hier bist und mir die Hand gibst. Und damit waren wir schon mal mit Cenas Abschiedstour durch. Das Turnier läuft auch, können wir auch drüber reden. Aber ja, grundsätzlich, alles bis zu Dominik war für mich irgendwie langweilig, hätte ich mir mehr erwartet. Aber als Dominik reinkam, richtig gut hat er das gemacht, finde ich, Dominik. Und als Cena warm gelaufen ist, habe ich nochmal gemerkt, boah, wird der ein Loch hinterlassen in dieser Company. Titelwechsel, glaube ich, geht für mich in Ordnung. Triple H gibt ihm jetzt nochmal die Rekorde, also 100. PLE-Sieg, Grand Slam-Sieg, 17er Titel im Weltschwergewichtsbereich. Hat er sich verdient? Viele werden sagen, unnötig, da Dominik zu beerdigen. Ich denke, der wird sich davon gut erholen. Vielleicht, was natürlich auch interessant wäre, holt er sich den Titel im letzten Match bei Saturday Night's Main Event zurück, wenn er das Turnier gewinnt. Dominik kommt klar. Ich habe damit jetzt nicht so ein Problem. Bin gespannt, was du davon hältst. Aber alles in allem hätte man das ein bisschen kürzen können. Und dann wäre es nochmal eine Spur besser gewesen. So war das irgendwie gefühlt eine halbe Stunde mit Match. Und da hätte auch irgendwie, ja, hätte man vielleicht die ersten 15 Minuten sich sparen können mit den Dankes- und Lobeshymnen von Triple H. Aber grundsätzlich fand ich das dann ganz unterhaltsam. Also für mich waren diese Segmente mit John nochmal eine Demonstration dessen, auf was für ein Level der ist und wo alles andere weg ist von ihm. Da kommt auch als Cody da Backstage war, ich meine, Buhrufe fast sogar gehört zu haben, als er ihm dann die Hand gegeben hat, da dachten auch viele, ey, geh weg, du hast hier nichts zu suchen bei Johns Moment. Und viele werden sagen, warum Dominik? Ich gehöre ja auch zu denen, die gesagt haben, nimm Dominik den Titel jetzt nicht weg, das ist schon in Ordnung, für den Judgment Day ganz gut, Dominik ist auf einem hohen Level und man kann auch sagen, Dominik braucht den Titel nicht. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Ich finde, Dominik und der Titel passen sehr, sehr gut in der Art und Weise, was das Momentum von Dominik gerade angeht. Das Funst. Da ist auch der Titel ein gewisser Faktor, bleibe ich dabei, weil es eben schön funkelt und er ist eben super weinerlich, oldschool, heelig auch verkauft. Da brauchst du einen Titel für solche Geschichten. Und der IC-Gürtel für Dominik fand ich wirklich Gold wert. Also bei vielen ist er lost, der Titel. Bei Dominik nicht. Bei Dominik war das wirklich aller Ehren wert. So, jetzt hat John ihn und man kann sich fragen, warum muss das denn sein? Und so, jetzt kurz vorm Weg nach draußen, Antwort, naja, also John Cena kann dann auch gerne mal Grand Slam Champion sein. Er hat den IC-Gürtel noch nicht gehabt. Meine Fresse, dann hat er ihn jetzt eben. Da kannst du später Dokus mit auffüllen. Du hast einen riesen Pop gehabt, als er den Gürtel geholt hat. Das ist auch immer viel wert, wenn du Pops hast. Kannst du auch nachher sehr gut ausschlachten, solche Sachen. Mich stört es auch überhaupt nicht. Ja. Also wirklich null, ehrlich gesagt. Ich habe auch überlegt, ob Dominik dann der letzte Gegner wäre. Wäre schon was. Also, und ich sag's dir auch, Chris, no offense. Derzeit vom Hot-Faktor lieber Dominik als Gunther. Also, ja. ohne Scherz. Also, das meine ich tatsächlich so. Wenn nicht irgendwie jetzt Edge um die Ecke kommt, also Opa Kurt kann es wohl nicht mehr sein, das wäre wohl zu gewagt. Dann wird es wohl Gunther sein. Das ist ja auch von vielen so gesagt worden. Und dann soll es auch so sein. Meine Güte. Aber Dominik ist das heißere Booking-Eisen derzeit. Und klar, kein Mensch kann in die Zukunft gucken. WWE wird auch ein Stück weit den Gegner danach aussuchen, wie sich die künftige Karriere dieses Gegners entwickeln mag. Und klar, da spricht viel für Gunther. Allerdings hat man da auch bookingmäßig manches, finde ich, relativiert in den letzten Monaten. Dominik hat sich dafür umso mehr gemausert. Und ich könnte, also man weiß es eben nicht. Also Dominik kann natürlich auch, was hochfliegt, kann auch tief fallen. Das kann auch nach hinten losgehen oder sich schnell abkühlen. Und dann turnen sie wieder. Dominik wird sagen, ja gut, lass sie turnen. Werde ich eben wieder ausgebuht. Hauptsache sie buhen eben. Ne? Also wer Reaktion zieht, hat recht. Und da hat Gunther derzeit echte Probleme, muss man sagen. Weil er hatte ein verdammt geiles Momentum. Und das hat WWE ohne Not weggeschnitten. Ich will jetzt auch nicht sagen, was da bei WrestleMania passiert ist. Ich habe keinen Bock, das jetzt schon wieder aufzuwärmen. Aber das wird da mit reingespielt haben. Das bleibt es ist Mania. Für mich ist es genau Mania. Sogar. Ja, für mich auch. Aber ich will es ja nicht immer wieder betonen. Also definitiv. Ja. Es war vorher schon nicht mehr perfekt, aber es war immer noch big. Und dann tappt er aus. Er tappt aus. Also ich will, lass uns das Thema nicht wieder aufwärmen. Aber ich finde, davon hat er sich nicht erholt. Und wenn die Fans, wenn Gunther auftritt und böse guckt, you tapped out, Shenton, dann ist das durch. Dann kann Gunther noch so viel jetzt erstmal wieder gewinnen. Und er ist ja kaum präsent. Also ich gehe sogar weiter. Ich nehme das gleich auf von dir. Ja. Wir wissen ja schon, wer in der ersten Runde auf Gunther trifft. Und das ist Javon Evans von NXT. Also ich wäre da sofort für Javon Evans, dass der overgeht. Ja. Direkt. Der ist großartig. Wird er natürlich nicht, aber... Ja. Gut, du hast ein Upset. Gut, dann ist Gunther aber auch erstmal zerstört bis auf Weiteres. Da musst du viel Arbeit investieren. Aber Gunther kam ja schon von einer Pause. Und es war kein Refreshing-Effekt, fand ich bei ihm. Also Gunther ist kalt wie ein Eisklotz im Moment. Ich übertreibe jetzt, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber doll ist das nicht im Moment, was man mit Gunther gemacht hat. Und er tut mir auch leid, weil was soll er denn machen? Ja, er macht sein Ding, aber... Er durfte eben austappen. So, und das ist die Story des letzten halben Jahres für mich. Also, da habe ich auch nichts mehr zu sagen. Ja, also um auf Dominik und John zurückzukommen, Titelwechsel geht in Ordnung. Dominik als letzten Gegner fände ich jetzt durchaus nicht schlimm. Sogar ganz gut. Mir fällt jetzt kein besserer ein, wenn Edge kein Thema wäre. Und ich glaube, Edge ist keins. Joe Henry, ehrlich gesagt, auch nicht, muss ich sagen. Ist mir zu kühl im Moment bei Henry. Ist zu spät, finde ich. Ja, und ist auch auch da am Main ja abgefrühstückt. Also, das war für ihn nicht schlecht, dass er gegen Orton da diese Sache hatte. Aber jetzt dann als Johns letzter Gegner nach dieser Geschichte, I don't know. Ja, wird dunkel. Lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Aber dass jetzt John den IC-Gürtel hat, ja, dann soll es so sein. Das wird Dominik 0,0 wehtun. Mhm. Also im Gegenteil, er war der, der hier mit John auf seinem letzten Weg nochmal rumspielen durfte, ein Match hatte. So muss man das sehen. Dominik hat eins der letzten Matches gegen John gehabt, Ende aus Nikolaus. Punkt. Alles gut. Finde ich auch. Und übrigens, ich finde, er ist in einem Promoduell mit Cena, hat er sich gut bewährt. Also ja, nicht abgestunken. Nicht abgestunken, überhaupt nicht. Also da muss ich sagen, hat das mit Cody für mich nicht so gut funktioniert und mit Austin Fury damals schon gar nicht. Also das war einwandfrei. Also Dominik macht mir super viel Spaß im Moment. Also bin gespannt, wie man das bockt. Also da ist ein Topstar im Moment in the making. Genau, und es stand ja weiterhin auch im Zeichen von Cena die Show, Last Time Is Now Turnier. Rusev hat Damian Priest besiegt, steht in der nächsten Runde damit. Ich nehme das zweite Match direkt mit, das war, achso, es gab kein zweites, also bin ich blöd, doch, oh ja, Sheamus gegen Nakamura, so, Sheamus gegen Nakamura natürlich, war auch ein Match, das stattgefunden hat, das hat Sheamus gewinnen können. Und Nakamura hat ihm danach dann die Hand auch gegeben, beziehungsweise die Hand in die Höhe gestreckt. Ja, also die werden alle es nicht gewinnen. Es wird wahrscheinlich einer der mysteriösen Gegner sein. Da dürfen wir gespannt sein. Und ja, wie gesagt, die Matches für die nächste Runde haben wir auch schon gesagt. Gunther gegen Javon Evans. Und Solo Sikoa hat einen mysteriösen Gegner vor sich. Aber haben wir nicht zwei Matches übersprungen? Ich habe nur das Turnier im Moment mitgenommen, abgefrühstückt, weil darüber, weiß nicht, darüber wollen wir, glaube ich, gar nicht reden. Und jetzt würde ich eigentlich zurück zum Eigentlichen, zum Wesentlichen gehen. Und Aber zwar haben wir Rusev gegen Dings gehabt? Rusev gegen Damian Priest habe ich schon genannt, Ah, ja. okay, Entschuldigung. Ja, dann, Genau. ich war gerade verwirrt. Okay, perfekt. Habe ich schon genannt. Da ist Rusev overgegangen. Maxine Dupri bekommt im Madison Square Garden eine Chance auf die Women's Intercontinental Championship von Becky Lynch. Die hat ihr dann einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, hat gesagt, ja, willkommen bei den Big Leagues und übrigens hast du keine Chance. Wir hatten doch schon mal das Match, oder nicht? Hatten wir, ja, hat Becky dann auch durch Countout, glaube ich, verloren. Also, neues Spiel, neues Glück. Okay. Genau, also. Wenn man es vielleicht holt, sie sich sogar den Titel Maxine. Madison Square Garden, es stinkt nach Upset. Sie ist ja quasi so ein bisschen die Underdog-Anführerin in der Women's Division. Mein Fall ist es nicht, um ehrlich zu sein. Ich finde sie nicht gut genug im Ring, aber Nee, eben, da fehlt was, sehe ich da fehlt genauso. definitiv was. Also. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sie da den Titel sogar gewinnt. Aber ich So finde die. kannst du es auch runterrocken. Also. Ja, Becky, ja, weiß ich nicht. Im Moment, diese Promo mit Heyman war großartig, aber sie steht auch im Moment auch so irgendwie in der Luft. Keine Ahnung. Ja, wir kommen zum Aufbau für Wargames. CM Punk kommt rein. Ein großer Jubel. Und er hat gesagt: Ja, Leute, viel zu sagen habe ich nicht, bin angefressen. Mir wurde ins Gesicht geschlagen mit einem Schlagring von niemand anderem als Logan Paul. Deswegen, Logan, komm mal raus und hol dir die Tracht Prügel bitte ab. Der kam raus, hat gesagt: Also, ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Ich war einfach nur klüger als du. Und ich weiß nicht, was den Leuten hier einfällt. Wenn du mal ein Braun Breaker Spear abbekommst, gibt es eigentlich keine andere Wahl, als sich der Vision anzuschließen. Als er quasi gespeart wurde, hat er gemeint, habe ich die Vision gesehen und mich dem Stable angeschlossen. Und da kamen sie auch raus. Und dann kam auch der gute Teil der Promo, Paul Heyman. Also, das war richtig gut. Also, was er da so gesagt hat. Er wirklich, Punk, du bist wirklich der unangenehmste Typ. Also, du bist the most unlikable person. Du bist so ein selbstsüchtiger Bastard. Und eigentlich ist nur eine Person schlimmer als du und das ist AJ Lee. Das war großartig. Das war ein Rant, das war perfekt gemacht von ihm. Und ich hatte richtig Spaß, das auch dann in den Bericht zu schreiben. Und Punk hat nur gelacht, hat gesagt, ich habe das dann nicht im Bericht geschrieben, hat gesagt, naja, wenn AJ Lee hier wird, sie wird euch verprügeln und euch in eurem eigenen Urin und Blut liegen lassen. War auch schon nicht so PG, aber TKO erlaubt. Und Ja, das wahre Leben will Hunter das. ja ablichten und da war er doch wieder standardmäßig dran. Haben wir letzte Woche drüber geredet. Genau, damit kann man sich gut identifizieren. Und ja, dann hat der Punk ein Problem, 1 gegen 2 beziehungsweise 3, ja, schwierig, beziehungsweise 1 gegen 4 sogar, wenn man mehr Himmel mitzählt. Glücklicherweise kam Jey Uso, Schnarch, und noch mehr Glück, er war ja da, um Cena die Hand zu schütteln, Cody Rhodes. Und dann hatten wir quasi ausgeglichene Geschichte, gab einen kleinen Brawl und bewaffnet mit einem Stuhl konnten die Heels dann vertrieben werden. Ich nehme direkt auch das weitere Booking mit, Backstage. Fand ich eigentlich ganz süß. Hat sich Punk bedankt, kam Adam Pearce und gesagt, ja, alles okay bei euch. Und Punk hat gesagt, nein, was ist hier los? Das ist ja Blödsinn. Also mir reicht das jetzt. Das muss geklärt werden. Und er hat ein Team, Heyman soll sich ein Team zusammenstellen und dann machen wir Folgendes. Regal, wo bist du? Da kommt William Regal dahergetorkelt und sagt, Wargames! Und wir haben damit das Booking abgeschlossen. Ja, er kam getorkelt. Das hast du, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Also das Thumbnail sagt alles. Das Thumbnail ist genial. Ich finde es ja irgendwie süß. Also ist irgendwie so ein Running Gag, dass der einfach nur da ist, um Wargames zu schreien. Ja. Damn. Ich weiß nicht, Leute. Bis auf Heyman fand ich hier nichts Gutes. Mir tut es so leid, so negativ zu sein eigentlich. Deswegen gebe ich dir die Chance, das Positive hier herauszuholen. Okay. Schwer. Ich habe gerade nämlich überlegt, was Punk da rumhalluziniert. Er sagt, wir haben jetzt ein Team, sagt Heyman Bescheid, er soll sich ein Team organisieren. Also ich weiß nicht, ob Punk irgendwie aufgepasst hat. Das Team steht schon Das ewig. steht Logan schon. Paul hat eindeutig gesagt, er hat sich diesem Stable angeschlossen und man kann auf die Idee kommen, dass Breaker und Reed eh schon zusammen sind. Was sollten Heyman da noch zusammensammeln? Also gut, wir haben jetzt 3 gegen 3, aber da muss Punk und seine Gang muss er auch noch mal irgendwie gucken, wen man noch akquirieren kann. Ja, riecht so nach Roman Reigns tatsächlich. Ja. Ey, ich breche ins Essen, wenn das so belanglos runtergebucht wird. Es wird so, das ist das Match, das war's. Ich weiß nur nicht, wer beim Heel Stable noch dazukommt. Aber wer kommt, also du brauchst ja 5 eigentlich. Da kannst du auch mit 4 machen. Ja, gut, dann machen wir 4. Also sagen wir, Roman geht noch dahin. Hm. Vielleicht noch X. Müssen wir mal gucken, ob man mit 4 oder 5 ins Wargames-Match geht. Ja, und bei den Heels? Wer denn? Dominik? Quatsch. Dominik ist, also Dominik muss ja heelig bucken, aber trotzdem als Face irgendwie. Ginge schon. Also wenn du sagst, wir machen 5, dann haust du Cena noch dazu. Er hat ja bei der Series noch nichts zu tun und hat ein Wargames-Match danach in seiner Karriere bestritten. Ja, und er ist ja dabei bei der Series. Genau. Er ist dabei bei der Series, ist dann der vorletzte Auftritt, genau. Und bei den Heels haust du dann noch Dominik dazu und Gunther. Gunther, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Also, ja, schau, es ist ja egal. Es ist einfach irgendwie langweilig. Es ist langweilig. Aber ich habe dir das Wort genommen. Nee, aber du hast es mir aus dem Mund genommen. Ach so. Also, auch dieses Segment, wie sie dann da standen, Punk, Jay und Cody. Also ich habe das Gefühl gehabt, Jay wusste gar nicht, was er da sollte, ehrlich gesagt. Also wollte irgendwie Punk, hat dann Cody umarmt und mit Jay sich dann, glaube ich, 5-mal Fistbump-mäßig da irgendwie den Kontakt gesucht. Also man wollte da jetzt irgendwie eine verschworene Gemeinschaft uns präsentieren, aber eigentlich aus jeder Pore woll Hilfe, wir haben nur noch 3 Wochen bis zur Series und noch gar nichts gebucht für Wargames. Wir müssen jetzt schnell mal was machen und ja. Gut, es sind ja große Namen, das muss man ja sagen. Also in den letzten Monaten, was da Rang und Namen hat, ist ja drin. Cody müssen wir nicht drüber reden, Punk ist over as hell und Jay heatet ja auch fröhlich durch die Gegend, auch wenn es ein bisschen faded. Ne? Aber wenn du Roman und Cena da dazu knallst. Ja, das ist die erste Garde. Das ist elitär, ja. Und dann kannst du bei den Heels tatsächlich Dominik noch droppen, obwohl er ja eigentlich eher facig ist, aber als du es gesagt hast, habe ich auch überlegt, na klar, Dominik kannst du da reinpacken. Ja. Und er wird da mit seinem Momentum, wird er allen anderen die Show da klauen. Und dann ist das eben so. Und ja gut, Gunther. Ich habe überlegt, wahrscheinlich nimmst du den Protagonisten für Cody noch mit hinein. Das ist entweder Drew McIntyre oder Aleister Black. Ja, Drew ist ja raus. Drew macht ja Filme. Drew ist weg, ja. Und Black ist, schade, Black ist nicht groß genug für mich. Er ist nicht groß genug, ich wollte es gerade sagen. Aber wahrscheinlich wird Heyman so auf Rekrutierungsjagd gehen, kannst du schön aufbauen, warum nicht, aber für mich ist er auch zu da wäre sogar Drew besser, ja. Austin Theory, den wollte man ja irgendwie noch zurückbringen. Ja, Oh Gott, das wäre aber low. Ja, Cena, ich habe noch eine Rechnung offen, aber du hast doch damals gegen John gewonnen, was danach steckt. Achso, ja, Mist, ich habe doch keine Rechnung mehr offen. Ja, schwierig. Solo? Nee. So random. Also, ja, also es ist dunkel. Schauen wir mal. Heyman soll sich jetzt ja ein Team zusammenstellen, haben wir gelernt. Mal gucken, wen er so akquiriert. Cool fand ich auch, dass Rey Mysterio offensichtlich Bane seinen Mantel geklaut hat. Das sah auch im Backstage-Segment großartig aus, aus Batman Rises 2012. Also original der Bane-Mantel, ist mir aufgefallen. Und das war das Positive, was ich dazu sagen habe. Und es war nicht mal das richtige Segment. Das sagt einiges. Genau, du hast es komplett richtig zusammengefasst. Deswegen machen wir auch weiter. Wir werden schauen, was da passiert. Es ist Wargames und muss sagen, das Face-Team wäre schon, das ist tatsächlich minus Randy Orton wohl die absolute Elite im Moment in der WWE. Und einer ist nächstes Jahr nicht mehr da, einer ist sowieso nicht mehr da, einer fadet hart dahin, einer ist 47. Und wen habe ich vergessen? Cody Rhodes? Ja gut, okay. Damit ist die Argumentation abgeschlossen. Genau, er wird bleiben. Er wird bleiben. Wir gehen weiter und es tut sich was bei der Women's World Championship, denn die war auf jeden Fall auf dem Spiel in einem Match gegen Raquel Rodriguez. War kein so schlechtes Match tatsächlich. Und Nikki Bella hat Stephanie Vaquer unterstützt und Roxanne Perez hat Raquel unterstützt. Hat nicht reichen sollen. Stephanie verteidigt mit Hilfe von Nikki Bella. Und nach dem Match gibt es also eine kurze Feier. Und Nikki holt netterweise den Titel von Stephanie und knallt den da direkt mal über die Schläfe. Und wir haben den Heel-Turn von Nikki Bella. im Jahr 2025 bekommen. Und es ist tatsächlich die Schablone, die geht entweder Vince McMahon oder Triple H. Aber dass der erste Fäden gegen eines Titel, neues, neuen Titel-Champions immer etwas lauwarm ist, ist tatsächlich unfassbar interessant. Sei es drum, Nikki ist irgendwo over, Fragezeichen, hat alles verloren, seitdem sie hier ist und hat jetzt wohl ja, dem nächsten Titelmatch gegen Stephanie. Wird wohl Survivor Series sein. Muss nicht sein, kann man machen. Dafür ist Bella für mich einfach zu low. Aber wir haben ja oft genug schon gehört, Backstage ist ja die, die quasi die Revolution herbeigebracht hat. Und deswegen zu Recht Anwärterin auf diesen Titel. Was soll ich sagen? Stephanie, es ist okay, es ist besser als Julia. Soweit gehe ich auf jeden Fall. Aber auch nicht mehr viel tatsächlich. Nicht mehr viel. Roxanne auch benutzt man nicht so gut, aber ich hoffe noch, sie wird einfach dazwischen geparkt. Ich weiß nicht. Es wird genug Nikki Bella-Fans geben. Ich fand sie nie irgendwie wirklich gut. I don't know. Der Bella-Hype war bei mir, ist ja immer vorbeigegangen. Ja, boah, ich tue mir echt schwer. Es gibt sicher viele Leute, die nicht so ein Problem haben mit diesem Match. Ich finde es einfach nicht gut genug, Leute. Tut mir leid. Ich finde es nicht gut genug. Ja, du hast gesagt, kann man machen, muss man nicht. Ich sage, kann man machen, darf man aber nicht. Also, es wird jetzt, so wie es aussieht, ein Match bei der Series geben zwischen Stephanie und Nikki Bella. Da muss man wohl von ausgehen. Also vielleicht Rumble, aber ich glaube eher Series. Und das kann man, wie du sagst, das kann man vor dem Hintergrund überlegen, weil Nikki Bella ja ein Name ist und immer noch Reaktion zieht. Aber die ist wrestlerisch nicht mehr gut. Also das hat sie jetzt mehrfach auch gezeigt. Es ist auch, gibt auch keinen Grund, sie da jetzt reinzubucken. Und das Match wird bestenfalls solide. Mich hat auch schon genervt, dass Nikki und Stephanie da als Freundinnen angetanzt sind. Das nimmt Stephanie so viel, finde ich, von dem, was sie ausmacht. Und das ist nicht nur 0815, das so zu machen, klaut ihr auch ein bisschen Momentum, finde ich. Es ist ein Gegner, der da, finde ich, absolut nichts zu suchen hat. Wenn du Nikki in Special Events booken willst, dann book sie in B-Pay-Per-Views. Und von mir aus book sie, ich meine, das Match hatten wir auch um die IC-Championship gegen Becky. Das kannst du alles machen. Aber nicht als erste Gegnerin bei einem Big Four Event gegen Stephanie Vaquer. Da kannst du auch Kane gegen Bryan stecken. Das ist, ich weiß nicht. Alles, also man konnte die Uhr nachstellen eigentlich, wie du schon gesagt hast. Auch wie Nikki es macht. Also die turnt ja auch auf Big Show Ebene, kann man ja sagen. Also das wird ja minütlich. Und nee, das reicht nicht. Also gut, WWE wird die Marketingabteilung gefragt haben, die werden die Zielgruppen gecheckt haben und werden gesagt haben, ja, Nikki gegen Stephanie, das wird fliegen und deswegen booken wir es jetzt, weil da ist Money drin und so weiter. Klar, und wir als Pseudo-Keyboard-Warriors können da jetzt ja sagen, was soll das und blabliblub und wrestlerisch alles schlecht und so. Gut, WWE wird es durchgerechnet haben, WWE wird denken, es ist eine gute Idee und ob es eine gute Idee ist oder nicht, das haben die Fans in der Hand und die sind in absehbarer Zeit jetzt nicht dafür bekannt gewesen, hier groß zu rioten, was merkwürdige Bookings angeht. Und deswegen, was soll man sagen? WWE will get away with it once again. Natürlich. Da können wir jetzt hier auch sagen, wie doof wir das finden. Chris findet es nicht so gut. Ich finde es total bescheuert. aber who cares, ja? Also, aber wir können es ja wenigstens kommunizieren und das haben wir jetzt gemacht. Und generell gilt sowieso, also Leute, wenn ihr WWE gar nicht guckt, sondern irgendwas anderes macht, ist eh die bessere Entscheidung, ja. Also ihr habt ja uns, wir müssen den Schrott für euch gucken. Und das ist jetzt not the match to, ja, weiß nicht, get hyped oder was auch immer. Ja, das war jetzt mein Bier, ich bin not amused. Ja, ich muss sagen, du hast den ein richtiges Argument gebracht, Nikki Bella ist WWE pur. Die kannst du herzeigen, so ohne jetzt chauvinistisch zu sein. Sie sieht gut aus, das ist absolut in Ordnung, das benutzt die WWE auch. Sie kommt auch übers Wrestling, aber sie kommt natürlich mehr durch das Aussehen und offenbar wird man das sicher durchgetaktet haben und das geht dann auch in Ordnung. Das ist halt am Ende die TKO-Chefetage, die da sicherlich auch ein Wort mitredet. Also ich glaube echt nicht, dass Triple H hinter dem allem steckt. Das kann ich nicht glauben, weil dann ist das ja wirklich absolutes nicht genügend. Aber gut, wir werden genug über Nikki und Stephanie noch reden, kommt ja auch. Sofern sie es auf die Karte schaffen, natürlich wird das bei der Preview auch ein Thema sein. Aber du hast was Interessantes gesagt, kurz, wenn wir mal kurz drauf eingehen, zu Hunter. Ich glaube, der Mann kriegt es hin, dass er sowohl über- als auch unterschätzt zugleich wird. Also ich weiß nicht, wie ich ihn greifen soll. Ja. Also ich glaube, auf der einen Seite wird er gnadenlos überschätzt, weil er wirklich ja nur Chief of Creative ist und was auch immer er da wirklich alleine alles wirklich entscheiden darf und was auch nicht. Aber ich glaube, er wird gleichzeitig auch extrem unterschätzt, weil sein Wort dann doch, glaube ich, inoffiziell vielleicht mehr Gewicht hat, als man glaubt. Also ich kriege Hunter kaum gegriffen im Moment, was sein Standing angeht. Ich auch nicht. Und deswegen sage ich, er schafft es, dass man ihn zugleich über- und unterschätzt. Und was sein Wort wirklich, ich meine, der hängt im Oval Office ab und lässt sich mit Trump abbilden. Also da ist Medien... Gewicht, das er mitbringt. Ne? Und TKO wird einen Teufel tun, sich mit dem Schwiegersohn von dem, der mit Donald Trump abhängt. Deswegen habe ich auch gewisse Bedenken, ob man Vince, egal was da passiert ist, überhaupt belangen wird. Zur Not wird Trump ihn begnadigen. Macht er ja gefühlt bei allen Leuten, die er gut kennt. Mhm. Also da darf man, ey, also auch wenn man sieht, was in Amerika passiert, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt auf Arte eine interessante Doku, das Gesetz bin ich oder so über Donald Trump. Also wenn das auch nur im Ansatz da halbwegs stimmt, ist die Gewaltenteilung futsch in Amerika. Da ist nichts mehr übrig oder so gut wie nichts mehr übrig. Und dann kann auch ein Vince McMahon ruhig schlafen. Denn selbst wenn er verurteilt wird, ich meine, der hängt mit Donald Trump ab, hing er früher zumindest. Jetzt werden die sich so ein bisschen da natürlich ein bisschen erstmal aus dem Weg gehen offiziell. Aber ich meine, Hunter lungert da im Weißen Haus rum und Hunter und Donald werden sich ja auch eben kennen. Was heißt werden sich? Die kennen sich. Und man kann sich schon fragen, was hat der Chief of Creative einer Wrestling-Liga im Weißen Haus zu suchen? Gar nichts, ja. Und da er aber doch da ist, oder was wegen der Gesundheitskampagne, Hunter Müsli-Verkäufer, ich habe keine Ahnung, da wird was sein, ja. Also du hast ja immer noch nicht One Battle After Another geguckt. Ich finde, das wird da sehr schön, diese Maga-Bewegung wird da sehr schön persifliert. Und die hängen da alle zusammen, könnte man sich fast vorstellen. Und haben da eine Seilschaft und da wird keinem irgendwas passieren in dieser Elite. Und ich glaube, Hunter ist da drin. Klar, die TKO-Leute werden auch drin sein. Aber allein deswegen ist Hunters Wort, glaube ich, echt gewichtiger, als man denkt. Es ist aber spannend, weil es ist eins ist klar, so groß wie Vince ist seine Entscheidungsmacht wohl nicht. Nein. Aber gleichzeitig ist sie sicher nicht auch so einfach nur ein kleiner Lappenwert. Dennoch glaube ich, dass er, ich glaube, ich überschätze ihn tatsächlich. Ich bin, okay. Ich bin jetzt nicht mit ihm aufgewachsen. Der Typ war lange da, bevor ich da eingeschaltet habe. Aber ich fand immer schon so, sein Wrestling und seine Promos waren wirklich so für mich im Gesamtpaket, war er wirklich ein guter Wrestler. Ich mache mich wahrscheinlich unbeliebt gerade. Nö, ich fand ihn gut, würde ich auch sagen. B-Plus-Player. Oh, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwie kreativ habe ich ihn auch immer. Ich habe auch so insgeheim mir gedacht, ich glaube, unter Triple H wird er super und dann hat es so gut begonnen. Und jetzt sind halt irgendwie so, man hat gefühlt vier Leute gut darstellen können in seiner Regentschaft. Io Sky, Cody Rhodes, Dominik, wo er ein bisschen Hilfe bekommen hat und weiß nicht, irgendjemanden noch vielleicht, Drew McIntyre, nein, auch nicht. Sagen wir, drei Leute hat er gut dargestellt. Das ist halt eine magere Ausbeute. Deswegen, weiß ich nicht, Triple H ist, das ist ein ganzer Podcast wert tatsächlich. Ja, aber du darfst ihn ja nicht an seinen Booking-Entscheidungen jetzt aus der Perspektive, aus der wir jetzt auf ihn schauen, da ist ja Booking, sag ich mal, nur die halbe Geschichte. Sondern Hunter denkt ja aus allen Perspektiven. Er denkt Booking-mäßig, er denkt Product-Placement-mäßig, Er denkt Chefetagenmäßig, er denkt geldmäßig, natürlich so wie TKO. Ich glaube, Hunter ist überall so ein bisschen involviert. Und selbst wenn du ihn auf das Booking reduzierst, was er ja offiziell wirklich ist, ist inoffiziell sein Stellenwert wirklich groß. Denn keiner legt sich mit jemandem an, der mit Donald Trump medienwirksam sich ablichten lässt und gefühlt alle zwei Monate mal zu Besuch bei Donald im Weißen Haus ist. Und bald im ganzen Ballsaal vielleicht irgendwie sich mit ihm vergnügt. Also ich glaube, mit Hunter legt sich keiner mehr an im Moment. Der ist zu sicher, was auch Safety from above angeht. Es ist eigentlich irre. Ich muss sagen, irgendwo bin ich echt gespannt schon auf den 13. Dezember, wer da zu sehen sein wird. Also mich würde es nicht überraschen, wenn wir da in der ersten Reihe Donald Trump und Vince McMahon sehen. Ganz ehrlich, Leute. Also Trump würde mich nicht wundern. Und wenn du da Vince sehen solltest. Aber dann ist man sich aber wirklich ganz sicher, was Ausgang des Prozesses und so weiter angeht. Ne? Also dann hat Donald vielleicht schon im Vorfeld gesagt, ach weißt du, ich habe mal kurz bei der Staatsanwaltschaft angerufen, die Klage lassen wir mal fallen. Ja, also es gibt schon eine Begnadigung im Vorfeld gewissermaßen. Und so wie es da angeblich aussieht in Amerika, kann man sich das fast schon vorstellen mittlerweile. Dass da ein Anruf des Präsidenten genügt und so, hier, wir haben eigentlich Gewaltenteilung, aber ich bin hier der oberste Exekutivchef. Und wenn man die amerikanische Verfassung so auslegt, wie die MAGA-Leute das auslegen, dann entscheide ich über alles, auch über Richterschaft, über Staatsanwaltschaft sowieso. Und dann werde ich nach Willkür Leute begnadigen oder nicht begnadigen. Der hat ja die gefühlten Weiße Hausstürmer, hat er ja alle begnadigt, die da mitgemacht haben. Obwohl sie erwiesenermaßen Straftaten begangen haben, hat er die alle begnadigt. Ja, meine Güte, das bisschen Sexhandel, das ist ein Fingerschnips, ja, ich bitte dich. Also, man weiß nicht, was da gerade abgeht. Aber wenn du Trump und Vince in der ersten Reihe siehst, dann weißt du, dass der Drops gelutscht ist. Dann ist es so, vor allem, also das wäre auch so gegenüber, also ich hoffe, dass auch Cena sich dessen bewusst ist. Wir wissen ja, der hat ja immer gute Worte zu Vince gesagt und er wird es vielleicht sogar als Anliegen haben, ihn da sitzen zu sehen, aber bei seinem letzten Match, so man muss sagen, er ist ja irgendwo Mr. WWE, da wird niemand über Cena reden. Niemand wird über Cena reden, wenn die beiden da vorne sitzen. Das glaube ich auch. Also ich hoffe auch, ich bin nicht so mehr in den Ganzen, aber irgendwo wäre schon ein bisschen so mein Herz gebrochen, wenn man das macht, weil ich bin wirklich, mit Cena bin ich komplett aufgewachsen und die Show soll sich wirklich um ihn drehen, das hat er sich verdient. Die beiden da hinzusetzen, da schießt du ihn, da hältst du ihm die Knarre zwischen die Augen und drückst eiskalt ab und sagst, weißt du was, fuck off, du hast Geld verdient für uns genug, jetzt willst du keins mehr für uns verdienen, that's it. Also, außer er selbst sagt, er will sie da vorne haben, dann ist er sich den Konsequenzen offenbar bewusst und dann ist diese Show, haben wir wahrscheinlich wieder viel mit unseren Usern zu reden danach. Und ich verstehe es. Das ballere ich in die Überschrift jetzt rein. Ey, da kenne ich jetzt nichts. Bleib jetzt hin, was schreibe ich denn da rein? Das ist, glaube ich, das ist Clickbait und zurückhaltend genug. Trump bei Cenas Abschiedsmatch? Fragezeichen. Ich glaube, das ist harmlos und trotzdem reißerisch. Das kann man. Gut, dass du nicht Vince reinschreibst. Nee, das traue ich mich nicht. Also Trump sieht man ja ab und zu tatsächlich bei. Der war ja, glaube ich, auch bei Chris Pauls Match gegen Mike Tyson, war er, glaube ich, auch dabei. Also Jake Paul gegen Mike Tyson bei diesem Showkampf war Trump, glaube ich, auch. Also das macht er ja manchmal. Und da Trump ja auch ein bisschen WWE-related ist, kann ich mir das schon vorstellen. Ne? Also Vince packe ich nicht in die Überschrift. Vince ist mir zu an den Haaren herbeigezogen. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber genau wie du sagst, also völlig, völlig daneben ist das, glaube ich, wirklich nicht. Ne? Ich sehe es nicht als unmöglich. Tatsächlich. Wir werden es also beobachten. 80-20 würde ich sagen, nein. Aber immerhin 20%. Das ist eine gute, ja. Weil ich bin auch nicht über 20. Also, aber allein, dass die Chance besteht, und die besteht definitiv, sage ich. Vor allem, weil Cena mit ihm offenbar wirklich gut ist. Die gehen privat essen regelmäßig. Also. Ja, die hängen ab. Und man muss ja auch sagen, da ist ja auch Cena, er hat seine Wurzeln nicht vergessen. Ne? Also Cena ist ein Vince-Produkt von vorne bis hinten. Und hat er nicht vergessen. Das ist also, ob das jetzt gut oder schlecht aus Johns Perspektive ist, auf jeden Fall sagt es etwas, ne? Ja, das ist tatsächlich, das sagt vieles, ja. Ich muss sagen, wir haben jetzt leider ein bisschen Overtime. Ich muss in 10 Minuten außer Haus. Deswegen, oh, verdammt, Entschuldigung. Werden wir wahrscheinlich Pin oder Kickoff für nächste Woche verschieben. Ja, machen wir. Raw machen wir fertig. Women's Tag Team Championship. Und es gab einen Titelwechsel. Kabuki Warriors, Asuka und Kairi haben Alexa Bliss und Charlotte besiegt mit Hilfe von Nia Jax und Lash Legend. Und Stichwort Booking und Triple H. Es gab dann einen Brawl, beziehungsweise die Heels haben da gedacht, okay, das reicht nicht, wir attackieren noch weiter. Und Io Sky und Rhea Ripley kamen dann zur Hilfe. Rhea ausgestattet mit Maske. Und die Faces konnten dann die Oberhand gewinnen. Rhea hat dann William Regal quasi ersetzt und Mikro hergenommen und gesagt, Wargames! Und damit ist das Frauen-Wargames auch fertig gebuckt quasi. 4 gegen 4 wäre schon möglich. 5 gegen 5, ja, kein Problem, gibt genug, die dann noch einspringen können. Ja, mein Wort bleibt, es ist zu langweilig. Ich weiß jetzt schon, dass Io sich wieder in so einen Mistkübel verstecken wird, um von oben runter zu springen. Sieht alles interessant, fantastisch aus. Ich bin einfach dann mit dem. Also wenn ich noch jemanden sehe, der, bevor er reingeht, sämtliche Stühle und Tische reinwirft, und ich kann das alles nicht mehr sehen, Leute. So einen mittelguten Film dir 10-mal hintereinander anschauen. So, ich kann nicht mehr. Ja, das war Raw, deutlich besser als SmackDown. Hatte auch seine Stärken und leider auch viele Schwächen. Aber gut, ist in Ordnung, sage ich mal. Würde quasi für mich den Test bestehen, diese Ausgabe. Da gab es viel schlechtere. Und ja, damit ging quasi die Woche bei WWE zu Ende. Viel passiert und viel, worüber wir reden konnten. Vor allem die Triple H. Cenas Abschiedsmatch, also dieses Saturday Night's Main Event, diese Preview und die Review, auf die freue ich mich. Also das könnte generational werden, um in Triple H's Worten zu sprechen. Ja, depends on who's ringside, ne? Ja. Schauen wir mal. Also ich bin auch vollkommen bei dir, was die Mädels angeht, aber hättest du Io jetzt nicht gesagt, hätte ich gesagt, es fühlt sich frischer an als bei den Jungs, weil eben ein paar neue Namen da auch bei sind, wo man auch gucken will, wie die jetzt zusammengemixt werden, was sie draus machen. Ja, aber du hast schon recht. Das ist jetzt kein nachhaltiges Booking, das irgendwie frisch, groß auf der Vergangenheit aufbaut oder Potenzial für die Zukunft. Also ich gehe mit dir mit. Es ist frischer, aber so nichts gegen Nia Jax und Lash Legend. Es sind keine Frauen, die für Wargames sind, verstehst du? Also braucht dann ein bisschen was anderes. Legend wird sich zerreißen im Ring, glaube ich. Ja, und sie hat einen guten Finisher, der wurde wieder super gesellt von Io Sky. Also das passt, ja. Schauen wir mal. Ja, Chris hat schon gesagt, ich dachte, weil wir eben noch geschrieben hatten, dachte ich, dass du den Hinten-Raus-Termin vielleicht jetzt nicht mehr hättest, aber dann habe ich mich vertan. Leider. Da hätte ich mich ja versucht, noch ein bisschen zu sputen. Ja, dann müssen wir leider nach 90 Minuten jetzt den Cut machen. Pin or Kick-Out ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir es auf nächste Woche schieben, denn ich habe das Gefühl, das wird jetzt zarte Hausmannskost werden oder die nächste Woche. Denn diese Woche ist ja sehr viel passiert. Jetzt wird der Fallout verarbeitet nächste Woche oder verwaltet, besser gesagt. Ja, wird jetzt nicht so spannend. Und deswegen ist es gut, dass wir viel Pin or Kick-Out nächste Woche übrig haben. Heißt natürlich für euch, wenn ihr noch Pin or Kick-Out-Fragen habt, haut sie gerne rein, haben wir noch ein bisschen mehr. Wir müssen ja die nächste Woche irgendwie rumkriegen. Da Chris gerade der zeitliche Faktor drückt, bekommt ihr jetzt auch ganz schnell die Schlussworte. Ja, vielen Dank. Geht auf meine Kappe leider viele Termine, aber hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was für neue Fragen kommen und bin auch gespannt, was für eine Matchcard dann für uns präsentiert sein wird. Wir haben auch ein bisschen Zeit und dann werden wir das nächste Woche wieder aufarbeiten. Ich denke, wird ja auch, oh ja, stimmt, Raw, letztes Mal Cena für Monday Night Raw, werden wir sicherlich auch drüber reden, wird sicherlich emotional. Deswegen, Gesprächsstoff haben wir tatsächlich in dieser Zeit. Ja, seine letzte SmackDown-Ausgabe war ja auch sehr emotional. Oh, last time on SmackDown, let's go to work. Ja, Applaus. Mal gucken, ob es diesmal ein bisschen emotionaler wird. Das heißt einmal Raw, Series und SNME. Dann war es das mit John. Yeah. Also gucken wir uns mal an, was uns da geboten wird. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Hoffen, dass ihr bis dahin gut durchkommt. Und in diesem Sinne sagen wir, macht es gut. Bis denn. Macht es gut. Ciao. Tschüss.